19 Uhr, hier ist Rias 2. Die Zeit im Funk. Guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer heutigen Zeitfunksendung bringen wir Berlin. Von der Hauptstadt aus Deutschland dienen. Erklärung Bundestagspräsident Gerstenmeiers vor dem Parlament. Berlin. Keine Provokation, sondern Selbstverständlichkeit. Arbeitssitzung des Bundeskabinetts. Berlin. Erfolgloser Nervenkrieg. Die Situation auf der Autobahn. Und im Luftraum über der Kongresshalle. Berlin. Heute Nachmittag um 15 Uhr trat zum ersten Mal seit 6,5 Jahren wieder der Bundestag in Berlin zu einer Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Verabschiedung der Regierungsvorlage über die Teilprivatisierung der Vereinigten Elektrizitäts- und Bergwerks AG. Die Plenarsitzung des Parlaments wurde eingeleitet mit einer Berlin-Erklärung von Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier. Wir freuen uns nach Jahren, wieder einmal in Deutschlands Hauptstadt zu einer regulären Sitzung des Deutschen Bundestages zusammentreten zu können. Mit Drohungen und Schikanen haben die in Pankow residierenden Handlanger einer fremden Besatzungsmacht uns an der Ausübung unseres Rechtes zu verhindern versucht, hier in Berlin in diesen Tagen zusammenzukommen. Als wir zum ersten Mal im Jahre 1955 hier in Berlin tagten, da begrüßte uns die Ostberliner Volkskammer mit einem freundlichen Telegramm. Was hat sich inzwischen eigentlich geändert? Die Rechtslage? In keiner Weise. Aber an die Stelle des werbenden Wortes sind inzwischen recht hemmungslose Beschimpfungen und Bedrohungen getreten. Sie sind würdelos und sie haben noch nicht einmal den Schein des Rechtes für sich. Ich weise Sie im Namen des Deutschen Bundestages mit Nachdruck zurück. Zugleich, meine Damen und Herren, protestieren wir in aller Form gegen die Verkehrsbehinderungen, durch die das in internationalen Verträgen festgelegte Recht auf freien Zugang von und nach Berlin in Zweifel gezogen, ja, in rücksichtsloser Weise verletzt wird. Das Recht des Deutschen Bundestages, in Berlin zu tagen, ist unantastbar. Ich weise mit derselben Entschiedenheit auch die Behauptung zurück, dass der Bundestag mit diesem, seinem normalen Zusammentreten hier, völkerrechtliche Bestimmungen verletze. Völkerrechtliche Bestimmungen werden hier in Berlin allein durch jene verletzt, die seit Jahren die Grundrechte der Völker auf Selbstbestimmung im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen missachten und dem Anspruch des deutschen Volkes auf Wiedervereinigung in Freiheit mit frevelhaftem Zynismus begegnen. Es sind dieselben Leute, die auch die Vier-Mächte-Vereinbarungen über Berlin so missachten, dass sie nicht einmal vor der Errichtung einer Zuchthausmauer zurückschreckten. So verwerflich und so brutal das alles ist, so wenig darf es doch uns, meine Kolleginnen und Kollegen, davon abhalten, immer wieder das zu tun, was ein sinnenfälliger Ausdruck unseres Rechtes und unserer Pflicht ist, für ganz Deutschland, ich sage für ganz Deutschland, das Wort zu führen. Es ist schlichter Unsinn, uns irgendetwas anderes zu unterstellen. als das, dass wir den Frieden von ganzem Herzen lieben. Wir stehen Seite an Seite mit allen, die ihm dienen und dienen möchten. Aber dem Frieden in Deutschland und in der Welt wird nicht gedient, wenn man sich vor dem Unrecht duckt, statt ihm die Stirne zu bieten. Wer das Provokation nennt, der missdeutet nicht nur unsere Gesinnung, nein, er sagt bewusst die Unwahrheit. Ich danke unseren Verbündeten, dass sie nicht nur unsere Rechte mitverteidigen, sondern auch die Gesinnung würdigen, in der wir auf diesen Rechten bestehen. Als Schutzmächte haben sie die Freiheit dieser Stadt auch in den kritischsten Situationen gesichert. Uns kommt es nicht darauf an, solche Situationen unsererseits herbeizuführen. Im Gegenteil. Ohne die Provokationen Pankows hätte auch diese normale Sitzung des Bundestages nicht den Anschein einer Demonstration erhalten. Aber auch das kann uns nicht davon abhalten, unser Recht wahrzunehmen. Dass wir dabei gewillt sind, auch die Rechte der westlichen Schutzmächte Berlins auf das Loyalste zu respektieren, das haben wir in den vergangenen Jahren bewiesen. Das ist auch der einzige Grund dafür, dass wir in den letzten Jahren hier nicht zu einer normalen Plenarsitzung zusammengetreten sind. Unsere Verbündeten können sich auch in Zukunft auf diese Loyalität verlassen. Sie ändert aber gar nichts an unserer Entschlossenheit, vom Rhein aus so lange immer wieder hierher zu kommen, bis wir, so wie es sich gehört, ganz Deutschland wieder von seiner Hauptstadt aus dienen können. Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass wir den Wortlaut der Erklärung des Bundestagspräsidenten in der RIAS Rundschau heute Abend um 22 Uhr auf RIAS 2 wiederholen. Der stellvertretende Bundespressechef Krüger hielt vor der Plenarsitzung im Reichstag die zweite Bundespressekonferenz in Berlin ab. Er berichtete über die Arbeitssitzung des Kabinetts, die heute Morgen im Bundeshaus stattgefunden hat. Außer den Ministern Schröder, Lücke, Sebum und Schmücker waren alle Kabinettsmitglieder anwesend. Neben der Situation auf den Straßen von und nach Berlin beschäftigte sich das Kabinett mit Problemen der Entwicklungshilfe und der EWG. Im Zusammenhang mit der Berliner Situation wurden von den Kabinettsmitgliedern auch Fragen des Interzonenhandelsabkommens besprochen, wie der stellvertretende Bundespressechef mitteilte. Zu Beginn der Pressekonferenz gab Ministerialdirektor Krüger folgende Erklärung der Bundesregierung ab. Die Bundesregierung begrüßt die Sitzung des Deutschen Bundestages in Berlin, der Hauptstadt aller Deutschen. Sie stellt fest, Parlament und Regierung nehmen in Berlin ihre verbrieften Rechte und Pflichten wahr und beharren auf diesem Recht. Die Bundesregierung weiß sich dabei in Übereinstimmung mit allen Deutschen, vor allem aber mit den Bürgern dieser Stadt. Wenn Bundestag und Bundesregierung in Berlin zusammentreten, erfüllen sie nicht nur einen Auftrag des Grundgesetzes, sondern sie bekunden damit hier und vor der Welt ihre Entschlossenheit, für alle Deutschen einzustehen. Die Bundesregierung weiß, dass diese Politik nur erfolgreich sein kann in Gemeinschaft mit unseren Verbündeten und Freunden, die wie wir Freiheit und Recht als den alleinigen Maßstab ihres Handelns anerkennen. Wenn der Bundestag seine Arbeit in dieser Woche von dem Bonner Bundeshaus in den Berliner Reichstag verlegt hat und das Bundeskabinett seine Aufgabe in Berlin wahrnimmt, so bedeutet das keine Provokation. Das ist vielmehr eine Selbstverständlichkeit. Hierauf ist mit unfriedlichen Maßnahmen geantwortet worden, die klar und eindeutig beweisen, wo die wahren Störenfriede zu suchen sind. Recht wird gebrochen, Gewalt gegen Recht gesetzt. Solche Machtdemonstrationen beweisen mehr als Worte die wirkliche Lage in Mitteleuropa. Die Bundesregierung erklärt, dass sie sich nicht auf Proteste zu beschränken gewillt ist. Sie wird alle Möglichkeiten wahrnehmen, um das gebrochene Recht wiederherzustellen. Sie steht in permanentem, engen und vertrauensvollen Kontakten mit den Verbündeten, denen die Bundesregierung für ihr Einstehen zu unserem Recht erneut dankt. Entlang der Interzonenautobahn sind inzwischen eine sowjetische und eine sowjetzonale Panzerdivision aufgefahren. Kurz vor Beginn der Sitzung des Bundestages war die dritte Blockade der Autobahn Berlin-Helmstedt aufgehoben worden. Zur Situation in Dreilinden in den späten Nachmittagsstunden der folgende Bericht. Am späten Nachmittag hat sich die Situation an der Grenzkontrollstelle Berlin-Dreilinden wieder normalisiert. Das heißt, es kommen Fahrzeuge, Personenwagen und Lastwagen in unregelmäßigen Abständen über die Interzonenautobahn. Ebenso unregelmäßig kommen aber auch Fahrzeuge aus West-Berlin, die hier abgefertigt werden und die in Richtung Helmstedt bzw. in Richtung Herleshausen oder Töpen-Juchö fahren wollen. Insgesamt gesehen ist der Betrieb hier um 43,5% zurückgegangen, soweit es die Lastzüge betrifft, und um knapp 30%, soweit es die Personenwagen betrifft. Diese Zahlen beziehen sich allerdings auf den ein- und ausgehenden Verkehr. Wie hat sich nun die Situation auf der Interzonenautobahn heute Nachmittag entwickelt, Herr Amtmann Borg? Gibt es noch Stauungen, vor allem zwischen West-Berlin und Helmstedt? Reisende, die aus Helmstedt nach Aufhebung der Sperre nach 15 Uhr hier eintrafen, vor allen Dingen Pkw-Reisende, berichteten, dass sie recht zügig durchfahren konnten, mit Ausnahme eines kleinen Aufenthaltes am Gasthof Börde, während die Lkw-Fahrer, die sich vor Helmstedt immer noch stauen, und zwar in einer Schlange von 10 Kilometer, doch insgesamt eine Reisezeit von Helmstedt bis hierher von 32 Stunden brauchten. Für die reine Fahrzeit über die Interzonenautobahn benötigen die Lkw-Fahrer, wie wir inzwischen erfahren haben, aber auch noch eine etwas längere Zeit, da viele von ihnen zwischendurch nochmals für einige Zeit angehalten worden sind, und zwar auch in Höhe der Magdeburger Börde. Sehr richtig, die Pkw-Reisenden berichteten, dass die Pkws zwar weiterfahren durften, die Lkws, die auch in der gegen Magdeburger Börde von der Autobahn heruntergewiesen wurden und dort auf Parkplätze gesammelt, die werden zögernd und nur schubweise abgelassen, sodass mit dem Eintreffen dieser LKWs noch gerechnet wird. Gestern Nachmittag um diese Zeit hatten wir auch einen großen Stau am Berliner Ring oder vor dem Berliner Ring von hier aus gesehen. Ist so etwas heute auch schon wieder beobachtet worden? Nein, davon ist uns heute nichts berichtet worden. Wir nehmen an, dass die Fahrzeuge, die nach Aufhebung der Sperre in Richtung Helmstedt abgefahren sind, auch inzwischen dort angekommen sind. Genaue Nachrichten darüber liegen uns noch nicht vor. Wie sieht es aber aus auf der Fernstraße zwischen West-Berlin und Hamburg, also zwischen dem Kontrollpunkt an der Heerstraße und dem Zonengrenzübergang bei Lauenburg-Horst? Dort ist der Verkehr nach Auskunft, die uns die Grenzkontrollstelle Heerstraße gab, völlig normal. Kein Stau, keine Wartezeiten. Noch nicht normalisiert hat sich der Verkehr auf der Wasserstraße zwischen West-Berlin und Hamburg. Die Sperre, die dort vor 2 Tagen eingerichtet wurde, ist immer noch nicht aufgehoben worden. Reibungslos hingegen läuft der Schiffsverkehr, der Binnenwasserstraßenverkehr zwischen Hamburg und Mitteldeutschland. Am Nachmittag konzentrierten sich die Störmanöver sowjetischer Düsenjäger vor allem auf den Luftraum über der Kongresshalle, dem Tagungsort des Deutschen Bundestages. Führe! Oh, Dies war der 10. Anflug sowjetischer Düsenjäger dicht über der Kongresshalle. Der erste Anflug eines einzelnen Düsenjägers, der im Sturzflug etwa in 100 Meter bis 150 Meter Höhe über die Kongresshalle hinwegfegte, war um 15.13 Uhr, 13 Minuten also nach dem Sitzungsbeginn. Es folgte dann ein Düsenjäger, der etwas abseits über dem Landwehrkanal vorbei flog, und dann folgte eine Formation von vier Düsenjägern, die auch ganz dicht aus dem Ostsektor kommend über das Dach der Kongresshalle hinwegflogen, etwa in einer Höhe von 200 Meter. Und jetzt eben, wie wir hörten, noch einmal vier Flugzeuge, die wiederum aus dem Ostsektor kamen, von mir aus gesehen hier links am Reichstag vorbei, direkt über die Kongresshalle hinweg. Die Geräusche wurden zwar im Innern des Auditoriums registriert, aber sie führten nicht dazu, dass die Sitzung in irgendeiner Form gestört wurde. Soweit, meine Damen und Herren, unsere Berichte aus Berlin. Im zweiten Teil unserer Sendung informieren wir über Ereignisse in Sydney, Düsseldorf und Paris.